Fünftens. Man kann ja eh nichts ausrichten. Vom Millionär zum Tellerwäscher oder ein halber Mann im Loch-Plot. Dieses Märchen ist eines der Resignation. Was kann ein Einzelner schon ausrichten? Sind wir nicht alle nur Spielbälle von Schicksal oder Politik, von Großkonzernen oder anderen dunkleren Mächten? Ist es nicht ohnehin viel zu spät und sollten wir nicht die Jahre, die uns bleiben, lieber genießen, als uns für eine unlösbare Krise zu kasteien? Wo wir uns ohnmächtig fühlen und wo uns keine Antagonisierung dazu bewegen kann, gegen eine globale Bedrohung zu handeln, verspüren wir auch keine Notwendigkeit, Verantwortung für ein Problem zu übernehmen, das sowieso unlösbar und überwältigend erscheint. Hier wird vielleicht auch deutlich, warum Schuldnarrative im Falle des Klimaschutzes nur sehr bedingt verfangen. Möglicherweise fühlen wir uns ertappt und erkennen, dass auch wir Teil des Problems sind, aber wir fühlen uns nicht so individuell angesprochen, dass wir auch Verantwortung übernehmen würden. Die menschengemachte Klimakrise ist zu abstrakt, aber auch zu umfassend, als dass wir das Gefühl hätten, selbst etwas an ihr ändern zu können. Der amerikanische Ökologiephilosoph Timothy Morton meint, die Klimakrise übersteige unsere Vorstellungskraft von Zeit und Raum derart, dass wir sie geistig nicht mehr wirklich fassen, sondern nur noch in einem metaphysischen Sinne ergründen können. Wir können nun einmal nicht einfach auf ein Thermometer oder auf eine Wetterkarte zeigen und sagen, das da ist die Klimaerwärmung. Morton definiert das Phänomen der globalen Erwärmung deshalb als eigenständiges Problem, das er Hyperobjekt nennt. Da wir selbst Teil davon sind, können wir immer nur einzelne Aspekte begreifen, wie der Floh, der in einem Hundefell sitzt, niemals den gesamten Hund begreifen kann. In der journalistischen Darstellung wurde die Klimakrise deshalb lange Zeit vor allem als halber Mann im Loch-Plot erzählt. Es ging immer um den Ist-Zustand und darum, wie die Menschheit in das Loch gefallen ist, aber viel zu wenig darum, wie der Protagonist wieder aus dem Loch klettert. Ja, wir müssen Emissionen senken. Ja, wir müssen aus der fossilen Wirtschaft raus. Riesige Schritte, so komplex wie eben ein Hyperobjekt. So ließ sich kein denkbares Happy End anbieten und also auch keine Hoffnung.